1.2 und 1.3. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen im Uniradio zu unserer Sendung 5 Fragen. Wie immer haben wir zwei Studis 5 Fragen gestellt und sie gebeten, ganz spontan, ohne lange zu überlegen, zu antworten. Heute hört ihr die Antworten von Jette, zweites Semester Geschichte, und Muso, viertes Semester Geografie. Frage 1. Ganz klar, das Leben in vollen Zügen genießen. Ich habe zwar von meinen Eltern eher den konservativen Lebensstil vorgelebt bekommen, aber ich will mein Leben selbst bestimmen und mich nicht von traditionellen Werten einschränken lassen. Es gibt so viel, was man erleben sollte, das möchte ich nicht verpassen. Wie sagt man so schön? Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Fleiß hat einen hohen Stellenwert für mich, wenn es darum geht, im Leben etwas zu erreichen. Diese Arbeitsmoral habe ich wahrscheinlich von meinen Eltern. Bevor ich entspannen kann, will ich meine To-Do-Liste abgearbeitet haben. Aber ich achte auch auf eine ausgeglichene Work-Life-Balance und gönne mir regelmäßig etwas. Denn Genuss muss ja auch sein. Frage 2. Sicherheit, würde ich sagen. Ich möchte unabhängig sein und mein Leben nach Lust und Laune gestalten können. Heute Studentin, morgen vielleicht Bloggerin. Ich habe keinen konkreten Plan für die Zukunft. Deshalb plane ich nichts im Voraus. Ich entscheide spontan, auch wenn das manchmal ein Risiko ist. Das macht das Leben ja so spannend. Das ist schwierig. Sicherheit bedeutet für mich, ein gutes soziales Umfeld zu haben, also meine Familie und Freunde. Auf meine Freundin, meine Eltern und meine Geschwister kann ich mich immer verlassen und weiß, dass sie hinter mir stehen, egal was kommt. Auf diese Sicherheit würde ich nicht verzichten wollen. Auch ein fester Job ist mir wichtig, um mich und meine Familie für jetzt und auch für später abzusichern. Wenn ich eine sichere Basis habe und mir keine Sorgen machen muss, fühle ich mich wohler. Frage 3. Boah, so viel. Erstmal den Studienkredit abbezahlen. Und danach gönne ich mir endlich einen großen Flatscreen und die neue iWatch. Oh ja, und ich würde wahrscheinlich mit meiner Freundin eine Shoppingtour machen und mich komplett neu einkleiden. Ich würde auf jeden Fall Geld spenden. Zum Beispiel an Organisationen, die Menschen in Kriegsgebieten helfen, oder an Projekte für den Naturschutz. Und ich würde meiner Familie und meinen Freunden etwas abgeben. Eigentlich finde ich Geld nicht so wichtig, aber ich träume von einer Reise durch Asien. Dafür spare ich schon länger. Frage 4. Meine Freunde würden wahrscheinlich sagen, dass ich abenteuerlustig, großzügig und auch liebenswert bin. Und dass ich oft gute Stimmung verbreite. Und die meisten finden es gut, dass ich nicht so konsumorientiert bin, sondern auf faire und ökologische Produkte achte. Naja, ist ja auch klar. Die sehen das ja genauso. Naja, manche finden, ich sei oberflächlich und verschwenderisch, weil ich auf Markenprodukte achte oder mein Geld manchmal für unnötige Dinge ausgebe. Aber ich sehe das nicht so. Das habe ich mir schließlich verdient. Ich glaube, meine Freunde würden sagen, dass ich ein guter Freund bin, weil ich zuverlässig und hilfsbereit bin. Frage 5. Tja, gute Frage. Einen Campingkocher, ein Zelt und meine Familie. Aber das ist ja eigentlich kein Ding. Vielleicht noch ein gutes Buch? Oh, juhu, das wird ein Abenteuer. Also, mitnehmen würde ich ein Surfbrett, Musik und ein Windgenerator, um Strom zu erzeugen.